Das war der Track Impossible von einer jungen 25-jährigen Singer-Songwriterin aus London. Die nennt sich Lila Foy und hat gerade eben mit Mirrors the Sky ihr Debütalbum veröffentlicht. Über den Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch Musik, und zwar rockige Sounds von The Amazing Snakeheads und ein bisschen was Beatlastiges von Teeps. Außerdem skurrile Klänge von dem Andromeda Mega Express Orchestra von Malachi und von Avitairs Slasher Flicks, dem Projekt von Avitair von Animal Collective. Aber erstmal hier was Entspannteres mit den Supreme Cuts vom Album Divine Ecstasy, ihr Track Epilogue. Underneath the surface, we strive to root ourselves through this inescapable erratic darkness, unbreakable solid ground, in inevitable filthy soil. And in the end, we are the ones who stay. Some people will leave magical marks, some people will leave horrible scars. All good and bad things will come to an end. Friends become strangers, strangers become friends. Friends become strangers, strangers become friends. Love ends, life moves on. Life ends, love disperses into haze. I just wanna say, when you're sad, don't forget to smile. Life never means to upset you. When you're lonely, don't forget to love. Fate never means to desert you. When you're flat, don't forget to jump. Spirit never means to suppress you. Vitalize life, defy fate, intensify spirit. I love you all unconditionally. Goodbye. Schöne Sounds, schöne Klänge hier von Supreme Cuts. Das ist ein Produzentenduo aus Chicago. Mike Perry und Austin Kieltes sind das hier, aka Supreme Cuts, von ihrem Album Divine Ecstasy, welches Ende Januar erschien. Hier nochmal der Epilog, der letzte Track von diesem wirklich ziemlich großartigen Album, wo auch viele diverse Leute dabei sind, die man kennt, wie Polisar zum Beispiel oder auch Shy Girls und diverse andere. Von Supreme Cuts zu Teeps. Teeps ist ein Produzent, der kommt aus Los Angeles, heißt eigentlich Netere Mandova, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, und veröffentlicht sein zweites Album Estara diese Woche. Auch da einige Gäste drauf, zum Beispiel Prefuse 73, also Scott Herron, der bekannteste wahrscheinlich hier, oder auch Populous ist mit dabei. Wir hören den Track Shoes Lullaby von Teeps. Thank you. Blues Lullaby, ein ja, Schlaflied hier. Auch die anderen Tracks auf dem Album Estada von Teeps sind relativ entspannt. Da fehlen manchmal so ein bisschen die Beats, man möchte meinen. Er hat die irgendwie rausgelöscht aus seinen ganzen Soundfiles. Eigentlich schade, weil ein Beat hier und da dieser Platte dann doch etwas mehr Aufmerksamkeit sicherlich gönnen. Man hätte dann mehr Aufmerksamkeit für diese Platte, das ist das, was ich sagen wollte. Genau. Aufmerksamkeit gibt es nun für The Amazing Snakeheads, einer Band aus London, aus Glasgow. Die sind zu dritt und machen ziemlich krachigen Rocksound. Ich habe das Gefühl, dass gerade auf der Insel Rocksounds ein bisschen in sind. Amphetamine Ballads heißt das Debütalbum von Amazing Snakeheads und hier kommt ihr Track Here It Comes Again. Der Song ging ganz langsam los. Ich habe wahrscheinlich wieder die Ballade rausgesucht hier vom Album, aber dann war es ja doch noch ein richtiger Rock-Sound. Here It Comes Again von The Amazing Snakeheads. Ob das nun der Wahrheit letzter Schluss ist, was den britischen, ich sag mal, Sound betrifft, weiß ich nicht wirklich, aber die Platte für alle Leute, die John Spencer und ähnliches mögen, sicherlich sehr zu empfehlen. Titel ist Amphetamine Ballads von The Amazing Snakeheads, erscheint diese Woche. Evitaire's Slasher Flicks, das neue Projekt von Evitaire von Animal Collective, hat auch eine Platte rausgebracht mit dem Titel Enter the Slasher House. Davon erstmal ein Track und dann ist er mehr zur Band, wer dahinter steckt und so weiter und so fort. Track heißt Duplex Trip. Evitaire's Slasher Flicks waren das gerade mit dem Duplex Trip oder Duplex Trip. Und die klingen schon so ziemlich nach Animal Collective. Klar, kein Wunder, denn Evitaire alias David Michael Portner, der eine Kopf von Animal Collective, ist hier auch mit dabei bei Evitaire's Slasher Flicks. Warum die Band jetzt so einen komischen Namen hat und nicht einfach nur Evitaire heißt, ich glaube, das wird sich auch ganz gut verkaufen, sei mal dahingestellt. Vielleicht ja, weil einfach zwei weitere Leute dabei sind, die hier nicht ganz unbekannt sind. Zum einen ist dort Angel DeDurian mit dabei. Dera Durian heißt er von den Dirty Projectors. Und dann noch Jeremy Hyman, die kennt man von Dan Deacon. In der Band spielt er mit. Die drei also hier mit David Portner zusammen sind es Evitaire's Slasher Flicks. Und vom Album Enter the Slasher House hier nochmal, ich sag mal, der Hit des Albums Blind Babe. So, falscher Track, den wollte ich gar nicht spielen, sondern den richtigen Hit wollte ich spielen. Das ist mich doch dann ein weiter gesappt. Der heißt Little Fang. ja, der Hit des Albums, der Top-Hit, der Pop-Hit sozusagen des Albums. Little Fang von dem Werk hier Enter the Slasher House von Evitaire und seiner Bande Evitaire's Slasher Flicks. Und ja, die Platte ist so entstanden. Evitaire hat einfach diese Songs hier solo akustisch eingespielt mit der Gitarre. Und dann die anderen beiden eingeladen. Angel Diradorian am Keyboard und der zweite Bunde Jeremy Hyman am Schlagzeug. Das Ganze zu vervollständigen. Und rausgekommen ist eine Platte, die keine richtigen Hits enthält. Der eine eben war ja kein richtiger, sondern eher so ein halber Hit. Und die schon ein bisschen mehr Lust macht auf mehr. Und man kann nur hoffen, dass die hier Animal Collective dann vielleicht doch mal die nächste eigene, richtige, neue, tolle Platte rausbringen. Oder Panda Bear, der zweite im Grunde, der Songwriter von Animal Collective, der eigentlich solo die besseren Platten rausbringt, dass der mal wieder was Neues macht. Trotzdem hier Evitaire's Slasher Flicks, eine schöne, wundervolle Platte mit keinen Hits drauf, wie gesagt, aber trotzdem für Animal Collective Fan, zu denen zähle ich mich auf jeden Fall ein Muss und deshalb auch Platte der Woche hier beim Sunday Service. Ein weiterer Track zu hören, der da ist Catchy in Klammern Was Contagious. Musik vielleicht auch für Kinder gemacht, keine Ahnung, Catchy Was Contagious, das waren Evitaire's Slasher Flicks von ihrem Album Enter the Slasher House, das Ganze hier, Platte der Woche beim Sunday Service. Jamaica sind eine Band, die nicht aus Jamaica kommt, sondern aus Frankreich. Zwei Herren, die auch eher den Sintis zugesprochen sind. Ihr zweites Album Ventura ist gerade eben erschienen und hier Jamaica mit ihrem Track Hello Again. We'll

hört den Sunday Service. Wenn ihr Pop-Experte seid, habt ihr vielleicht rausgehört, aus welchem Kontext gerade diese Band kam, die wir hörten. Das waren die Owls und die Stimme ganz unverkennbar. Ich weiß nicht, welche von den beiden, aber Tim und Mike Kinsella, die beiden Brüder, machen hier gemeinsam Musik. Die haben damals vor, ich weiß nicht, über 20 Jahren die Band Captain Jazz gegründet. Dann wurde daraus dann irgendwann Owls mit einigen anderen Mitstreitern und nach einer Platte das Ganze auch schon zu Grabe getragen. Das ist inzwischen über 13 Jahren her. Die beiden, Mike und Tim Kinsella, haben bei diversen anderen Projekten mitgemischt, bei Owen, bei Joan of Arc, bei Make Believe und noch vielleicht diversen anderen Projekten, die ich selbst auch gar nicht kenne. Und jetzt haben Owls mit Two doch tatsächlich die neue EP veröffentlicht nach 13 Jahren Wartezeit. Das ist schon eine kleine Überraschung. Der Titel entsprechend auch gerade I'm Surprised. Beim Sunday Service geht es weiter mit Mala Chai und von ihrem Album Beyond Ugly hier der schöne Track I Deserve to Know. Oh, all those things I know. Could be any time, could be any day, could be anyone you see upon your way. If you believe I've what the papers say, you think we're living in some distant past. Could be anyone and could be any two, could be one of me and could be one of you. How am I to know which one is true? You could be leading me a painted calf, but pushes me and carry guns if guns all I see. CNN and Al Jazeera TV think we're living in some distant past. War in Jerusalem, war in Beirut, war over an even Bristol too. You wouldn't believe what war's got this world into, and you'd have thought that we'd have learned by now. But irgendwie so ein Sound zwischen Blaxploitation und Bollywood. Großartig gemacht hier. I Deserve to Know von Mala Chai. Das Ganze vom Album Beyond Ugly. Das dritte Werk in dieser Ugly-Trilogie. Das erste damals The Ugly Side of Love. Dann als zweites Werk Return to the Ugly. Und dann hatten sie die beiden Mitstreiter hier G. Ely und Scott Handy eigentlich aus den Augen verloren. Und keiner hätte gedacht, dass das nochmal hier fortgesetzt wird. Beyond Ugly jetzt aber das fehlende Puzzlestück in der Ugly-Trilogie. Und mit wirklich einigen beeindruckenden, ziemlich obskuren Sounds, der gerade eben war doch schon mal ziemlich großartig, ob der auch so gut hier, ist The Love, ein weiterer Track von Mala Chai. What's required? I process as if anti-retired. But where is the love? Stars won't get it, the sand won't let it go. Share the light in a way. Message in a Coke Bottle von Kahn, einem Wahl-Berliner, der schon Platten veröffentlicht hat auf Plattenlabeln wie Matador, Tomlab oder jetzt auch auf dem neuen Berliner Album-Label. Das Werk heißt The Enlightenment Machine. Noch etwas Singer-Songwriter-Musik gefällig. Hier kommt live Vollebeck mit seinem Track A Wildfire Took Down Rosenberg. Thank you. Tja, schöne ruhige Musik hier von Live Follerback, ein nordamerikanischer Songwriter, der hier eine Platte veröffentlicht. North Americana heißt diese, davon der Track gerade eben A Wildfire Took Down Rosenberg. So, der nächste Track läuft schon im Hintergrund so ein bisschen jazzig und noisig. Das ist das Andromeda Mega Express Orchestra, ein 18-köpfiges Orchester, welches eine Platte aufgenommen hat, live im Publikum. Die nennt sich dann Live on Planet Earth. Davon hier der Track Sozialbau als letzter Song für heute. Der Sunday Service sagt Tschüss euch. Will immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns gerne wieder, wenn ihr möchtet, nächste Woche an dieser Stelle. Thank you. Thank you.